Der erste Zug deiner Luft auf dem Bahnsteig. Ich muss da sein nach paar Stunden Fahrzeit. Nimm den Weg, den ich gehe schon seit Tag 1. Vorbei an ein paar deiner Alkis mit 10 Cent im Sparschwein auf Fahne von Brandwein. Die sich anschreien, Minen aus Sandstein. Doch ich fand deinen Platz zwischen all diesem Grau, den ich anstreich. Farben, die sagen, wir warten auf dich, wenn du abreißt. Papa kam als Landei, traf meine Mom, dann kam ich und erblickte dein Licht an einem Herbsttag. Seit mein Herzschlag mich antreibt, seh ich graubunte Straßen und Penner sammeln Pfand einander. In Necken bröckelt Asphalt, doch das halt dein Charme und ich trag ihn mit mir in die Nacht rein. Bin daheim und lass mich fallen. Ich bin Sohn dieser Stadt, hier geboren, viele haben's nicht nach oben geschafft. Der Boden ist nass, spür den Regen, wie er langsam meine Sohlen erfasst. Großes Kaff, doch deine Gassen haben leider zu viel Drogen gepafft. Hol mich nicht ab, ich bleib hier, bis die letzte meiner Strophen verblasst. Heimgehende Morgenlicht, wenn die Sonne deine Wolken bricht, stolper ich durch Gassen und die meisten sind noch voll gepisst. Stört dir kein sonderlich graudimmes Sonnenlicht. Ein Glück, dass es nicht London ist. Ich seh Bilder in meinem Kopf, auch wenn fast jedes verschwommen ist. Skaten am Schulhof, tauschen von Schulbrot, Southpool Jeans und ich frag mich, ist das cool so? Ziehen Duplo und Karstadt ab, doch ich hatte Schiss, deshalb hab ich's nur einmal gemacht. Baggy Jeans, Fubu, sind zwar keine Männer, aber tun so. Hängen bei den Amis neben Fitnessstudio, alles gut so. Am Wochenende Party, na dann saufen wir mal Uso. Kiffen auf der Couch, hätten higher als der Pluto. Ich hör Rap von Sam und Beats von Schuko. Ich bin Sohn dieser Stadt, hier geboren, viele haben's nicht nach oben geschafft. Der Boden ist nass, spür den Regen, wie er langsam meine Sohlen erfasst. Großes Kaff, doch deine Gassen haben leider zu viel Drogen gepafft. Hol mich nicht ab, ich bleib hier, bis die letzte meiner Strophen verblasst. Heute nennen sie die Stadt ohne Meer. Straßen verdreckt und die Kasse ist leer. Die Ampeln rot, so wird der Tritt aufs Gas erschwert. Denn man kommt nicht voran in deinem Stadtverkehr. Da hinten stellt sich noch ein Laster quer. Ein Leben auf der Bremse hat abgefärbt. Doch ist egal, denn du hast den Flair, der mir sagt, chill mal und lass nachher beschweren. Ein bisschen kindlich wie Ernie und Bert. Ist nicht schlimm, wird uns die Ferne verwehrt. Nein, ich will nicht ans Schwarze Meer, denn zur Not hält ein See mit nem Steg auch zum Baden her. Doch jetzt nehm ich die Schuhe und lauf damit los. Stadt ohne Meer, ich brauch wohl kein Boot. Am Bahnhof steht der Automat schon, hab ein Ticket, bis ich wieder das nächste Mal komm. Ich bin weg, ich bin Sohn dieser Stadt, hier geboren, viele haben's nicht nach oben geschafft. Der Boden ist nass, spür den Regen, wie er langsam meine Sohlen erfasst. Großes Kaff, doch deine Gassen haben leider zu viel Drogen gepafft. Hol mich nicht ab, ich bleib hier, bis die letzte meiner Strophen verblasst.